Man kann es gar nicht glauben, mag den Gedanken nicht erlauben. Das Verstehen fällt uns schwer, denn die Trauer lähmt uns viel zu sehr. Was geschehen ist, ist geschehen. Was jetzt ist, geht nicht zurückzudrehen. Kaltes Lächeln im Gesicht, Stolz erfüllt im falschen Rampenlicht. Ich zeig dir eine Welt, die den Atem anhält. Meist nur für Sekunden, oft auch Tage und Stunden. Ich zeig dir eine Welt, die vom Glauben abfällt. Niemand ist gebunden, müssen damit leben, doch können wir das noch vergeben? Die Gedanken voller Hass töten Macht, Sicht, Spaß. Ideologie, Gedankenwelt des Lebens in komplett verfehlt. Ein Traum von einer neuen Welt, in der nur Hass, Neid und Misskunst zählt. Ich zeig dir eine Welt, die den Atem anhält. Meist nur für Sekunden, oft auch Tage oder Stunden. Ich zeig dir eine Welt, die vom Glauben abfällt. Niemand ist gebunden, wird oft der falsche Weg gefunden. Diese Welt, ist auch meine Welt. Davon abzulenken. Man kommt und geht mit leiser Spur, nur kurze Zeit im Erdenland. Woher, wohin, wir wissen nur, aus Gottes Hand, in Gottes Hand. Ich zeig dir eine Welt, die den Atem anhält. Meist nur für Sekunden, we'll be right back.